die göttliche komödie von dante die hölle neunter gesang librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz mein innre furcht verrathendes erblassen als ich den führer sah sich rückwärts wenden schien was ihn neu bewegte zu verschließen aufmerksam stand er wie ein mann der lauschet denn fern nicht konnten seine augen tragen weil nebel rings den dunklen luftkreis füllten doch kommt's uns zu im kampf zu siegen sprach er wo nicht ist er nicht mächtig der sich anbot o wie verlangt mich daß ein andrer nahe ich sah wohl wie den anfang seiner red er bemäntelt mit dem andern was drauf folgte das ganz verschieden lautete vom erstern doch um nichts minder gab mir furcht sein reden weil ich vielleicht bezog auf schlimmre meinung als er gehegt die abgebrochnen worte stieg einer je vom ersten grad hernieder dem nur der hoffnung mangel ward zur strafe zu diesem abgrund des graunvollen beckens die frage tat ich er darauf nur selten trifft sich's entgegnet er daß unser einer den weg betritt auf dem ich jetzo wandle wahr ist's daß ich schon einmal war hienieden als jene grause richtung mich beschworen die heim zu ihren körpern rief die schatten vor kurzem war das fleisch erst meiner ledig als sie mich sandt in dieser mauer umkreis um einen geist aus judas kreis zu ziehen der ist der tiefste finsterste der orte vom himmel der das all umkreist am weitsten ich weiß die straße wohl drum sei getrost nur die lache so die große fäulnis aushaucht umgürtet ringsumher die stadt des jammers in die wir ohne zorn nicht dringen mochten und andres sprach er doch mir ist's entfallen weil sich mein auge ganz hinaufgewendet zum hohen turme mit der glühnden spitze wo ich im augenblick stracks aufgerichtet drei höllsche furien blutgefärbt erblickte die weibliche gebärd und glieder hatten hochgrüne hüdern waren ihre gürtel blind schleichen und zerrasten ihre haare die sich um ihre grausen schläfen schlangen und jener welcher wohl die dienerinnen der königin des ew'gen jammers kannte schau rief er die erinnyen die grimmen dies ist megära an der linken seite die weinende zur rechten ist allegto tisiphone dazwischen hier verstummt er aufriß die brust sich jede mit den nägeln sie schlugen in die händ und schrien so heftig daß ich aus furcht mich anschmiegt an den dichter medusa komme daß zu schmelz er werde so sprachen alle sie herniederblickend schlimm war's daß theseus anfall wir nicht rächten. Wende dich rückwärts und verbirg dein Antlitz, denn wenn sich Gorgo zeigt und du sie sähest, wär keine Heimkehr mehr für dich nach oben. So sprach der Meister, und er selber wandte mich um, und so nicht genügten meine Händ ihm, daß er nicht noch mich mit den seinen deckte. O ihr, die mit gesundem Geist begabt seid, betrachtet wohl die Lehre, die verborgen liegt unterm Schleier seltsamen Gedichtes. Und schon kam auf uns durch die trüben Fluten das Krachen eines schreckenvollen Tones, wovon die Ufer beiderseits erbebten. Nicht anders war's, als daß von einem Sturme, der, tobend ob des Widerstands der Gluten, unwiderstehlich auf den Wald sich stürzet, die Äste bricht, hinwirft und raubt die Blüten, gehüllt in Staubeswolken, stolz einhergeht und fliehen macht die Herde und den Hirten. Die Augen löst er mir und sprach: Jetzt richte auf jenen alten Schaum den Nerv des Sehens, dorthin, wo jene Dünste sind am herbsten, wie vor der Schlange feindlicher Erscheinung die Frösch all im Wasser sich verlieren, bis sie zusammen sich geduckt am Grunde, sah ich zerstörter Seelen mehr denn tausend vor einem fliehen, der am Übergange den Styx durchschritt mit ungenetzten Sohlen. Vom Angesicht entfernt die dichte Luft er gar öfters mit der linken vorwärts greifend, und nur von solcher Qual schien er belästigt. Wohl merkt ich, daß vom Himmel er gesandt sei, und wendete zum Meister mich, der winkte mir, still zu stehn und mich vor ihm zu neigen. O, wie er mir so voll Unwillens deuchte! Zur Pforte kam er, und mit einem Stäbchen öffnet er sie, da war kein Widerstreben. O schmählich Volk, vertrieben aus dem Himmel, begann er auf der grausenvollen Schwelle, wodurch erwächst in euch solch ein Vermessen? Was seid ihr widerspenstig jenem Willen, dem nimmermehr sein Ziel geraubt kann werden und der zum Öftern eure Pein schon mehrte? Was hilft's, sich gegen das Geschick zu stemmen? Drum eben ist, wenn ihr euch recht erinnert, ja Cerberus haarlos am Hals und Kinne. Dann wand er heim sich durch die schlamm'ge Straße und sprach kein Wort zu uns, sondern sein Antlitz war eines Mannes, welchen andere Sorge als des, der vor ihm stehet, drängt und stachelt. Und wir nun lenkten unsern Schritt der Stadt zu, gesichert durch den Klang der heil'gen Worte. Wir traten ohne Kampf hinein ins Innre, und ich, der zu betrachten war begierig, was solche Festung wohl in sich verschließe, ließ, als ich drin war, rings die Augen kreisen und sah zu jeder Hand ein groß Gefilde mit jammer angefüllt und großen martern so wie bey ars dort wie die rhone stauet so wie bey pola nahe beym quarnaro der welschland schließt und seine mark bespület viel gräber rings die städt uneben machen so sah ich deren hier auf allen seiten nur daß noch bitterer daselbst die weise denn zwischen diesen särgen waren flammen verstreut durch welche sie so ganz erglühten daß keine kunst mehr von dem eisen fordert all ihre deckel waren aufgeschlagen und draus erklang wohl ein so herbes jammern daß es von armen schien und von geplagten und ich mein meister wer sind diese leute die eingesaget dort in jenen laden ihr dasein durch ein kläglich seufzen künden und er zu mir hier sind die irrtumstifter mit ihren jüngern aller sekten und wohl mehr als du glaubst beladen sind die gräber mit ähnlichen sind ähnliche begraben und mehr und minder sind die gräber glühend drauf wandt er sich zur rechten und wir schritten nun zwischen martern hin und hohen zinnen. Ende von 9. Gesang.